Upražnjenje 19, stranica 113. Sport in einem Betrieb. Werner Schmidt ist Schlosser in einem großen Betrieb in Karl-Marx-Stadt. Die meisten jungen Leute des Betriebes treiben gern Sport. Der Betrieb hat seit 2 Jahren sein eigenes Stadion. Die Werktätigen treiben dort Leichtathletik oder Schwerathletik. Viele spielen gern Fußball oder Volleyball. Manche warten mit Ungeduld auf den Winter. Wenn der Winter kommt, laufen sie Ski und Schlittschuh. Im Stadion arbeiten verschiedene Sektionen. Die Arbeit der Sektionen des Betriebes leiten Sportlehrer und Trainer, die die Deutsche Hochschule für Körperkultur in Leipzig absolviert haben. Werner Schmidt ist ein guter Skiläufer und ein leidenschaftlicher Fußballspieler. Als er in die Schule ging, lief er gern Ski. Seine Winterferien verbrachte er immer gemeinsam mit den Eltern bei seiner Oma in einem Dorf im Thüringer Wald. Sie fuhren dorthin mit dem Zug. Wenn sie im Dorf eintrafen, war es schon dunkel. Am nächsten Tag, nachdem sie gefrühstückt hatten, nahmen sie ihre Ski und unternahmen schöne Skiwanderungen. Auf den Bergen lag Schnee. Sie bewunderten die schöne Gegend. Als Werner in der 9. Klasse lernte, nahm er an Skiwettkämpfen der Schüler teil und erkämpfte zum ersten Mal den ersten Platz. Der Junge interessierte sich auch für Ballspiele. Im Sommer spielte er bald Fußball, bald Volleyball. Als er die Berufsschule beendet hatte, begann er seine Arbeit im Betrieb. Hier wurde er Mitglied der Betriebsfußballmannschaft. Diese Mannschaft trainiert viel, denn jeder Fußballspieler der Mannschaft weiß, Übung macht den Meister. Vor einer Woche fand im Stadion des Betriebes ein Sportfest statt. Das Fest begann mit dem Wettkampf der Leichtathleten. Nachdem sie ihr Können gezeigt hatten, fand ein Fußballspiel statt. Das war ein Freundschaftstreffen mit der Fußballmannschaft eines Leipziger Betriebes. Das Spiel war interessant, aber es endete unentschieden. Die Freundschaft hat gesiegt, so sagt man jetzt oft. Aber die Fußballspieler der Mannschaft waren mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Sie wollen noch mehr trainieren, denn sie wollen siegen.